Zeuge Rudolf von Sebastian, Israel, Diplom-Ingenieur, 73 Jahre alt, 79. Verhandlungstag, 20.08.1964. Aussage auf ein Tonband aufnehmen zum Zweck der Stützung des Gedächtnisses des Gerichts. Jawohl. Sie wohnen in... In Haifa. Haifa. Haifa, Pevsner 42. Ja. Dr. Sebastian, Sie sind in Klausenburg geboren. In Klausenburg 91 geboren. Ja, und das war, da gehörte damals noch zu Österreich-Ungarn. Jawohl. Und Sie sind dann, wie Sie eben uns gesagt haben, haben Sie auf der Technischen Universität in Berlin, Charlottenburg, haben Sie den Doktor erworben am 12.01.1900 und? Im Jahre 13. 1913 war es. 13, 1. Ja? Juli. Ja. Und sind dann später in verschiedenen Stellen in Deutschland und der Tschechoslowakei als Diplom-Ingenieur tätig gewesen. Jawohl. Und bei Beendigung des Ersten Weltkriegs waren Sie Oberleutnant der österreichischen Armee und gehörten dem 62. Infanterieregiment an, sind 1924 nach Klausenburg zurückgekehrt, waren dann Inhaber mehrerer Fabrikbetriebe. Jawohl. Und Sie sind dann in Klausenburg geblieben bis zum Jahr 1944. Jawohl. Wann sind Sie festgenommen worden, Herr Zeuge? Wie die Deportierungen in Klausenburg angefangen haben, habe mich im jüdischen Spital mich versteckt. Ja. Da ich ein bekannter, reicher Mann war, hat die ungarische Polizei mich gesucht. Ich wollte mich nicht deportieren lassen und in ein Ghetto einsperren. Habe mich im jüdischen Spital, was zufälligerweise die Gründung meines gottseligen Vaters war, habe mich dort versteckt. Eine Zeit lang ist das mir gelungen. Dann hat die ungarische Polizei mich gesucht und hat man mir geraten, geh nicht in Ghetto hinein, weil dort wird man dich totschlagen. Schlagen nicht wahr, bis du das ganze Vermögen herausgibst, was du gehabt hast. Es ist ein glücklicher Zufall gewesen, das war ein Fliegerangriff auf die Eisenbahnlinie Budapest-Klausenburg, so dass der Zugverkehr 2 Tage lang aufgehört hat. Da hat man repariert und habe mich entschlossen, am 4. Juni nach Budapest zu flüchten. Denn gelben Stern habe ich von meinem Kleid heruntergenommen und habe mit meiner damaligen Frau einfach nach Budapest geflüchtet. Im Zug eingestiegen, da es keine Bahnkasse war, Karten zu verkaufen, weil es war bombardiert. Also im Zug haben wir dann die Karten beim Schaffner gelöst. Der Schaffner hat nicht genügend Karten gehabt, hat zusammengestellt Gruppen, welche in dieselbe Stadt fahren. Ich habe gesagt, ich fahre nach Budapest. Und dann hat sich in diesem Waggon zusammengestellt, 14 oder 15 Personen, hat der Schaffner mir gesagt, Sie sind der Leiter dieser Gruppe und gebe Ihnen eine Gruppenkarte. Das war für mich ein Glück, weil wie wir in Budapest angekommen sind, hat die ungarische Gendarmerie die angekommenen Leute kontrolliert. Und ich nehme diese Gruppenkarte raus, ich sage nicht wahr, 15 Personen, die gehen zur Eisenbahnarbeit. Und hat der Kontrolleur dort gezählt, 1, 2, 15 heraus. So dass ich, trotz dass ich Jude war, nicht wahr, konnte so die Kontrolle passieren. Ich bin in Budapest angekommen. In Budapest lebte ein Schwager von mir und bin in seine Wohnung gegangen. Dort war ich ungefähr 10-12 Tage versteckt, bis dann auf einmal auf eine anonyme Anzeige die Polizei nachgekommen ist und hat mich am 16. Juni 1944, mich mit meiner Frau, mit meinem Sohn und meiner Schwiegertochter dort verhaftet und in einem Familienlager, erstens in Budapest, sogenannte Röksilarduca, einfach eingeliefert. Yeah. Von dem Moment an war ich schon in den Händen der ungarischen Polizei. Ich konnte schon nicht mehr machen. Habe rechts und links gedreht, habe versucht, verschiedene Sachen zu machen, dass einmal ich nicht Jude bin, einmal bin ich Slowake, einmal bin ich so, dass in Budapest war ich in 6 verschiedenen Lagern, bis dann endlich uns nach Sárvár, das ist eine Industriestadt in Ungarn, hat man unsere Gruppe in einem Familienlager in der Seidenfabrik, Kunstseidenfabrik in Sárvár, uns eingeliefert. Dort waren wir 4 Wochen lang. Es war schon damals die Nachricht, dass der damalige ungarische Gouvernator Horthy die Deportationen eingestellt hat. Das war Ende Juli und wir waren schon froh, wir haben geglaubt, dass wir frei werden. Eines Morgens um 5 Uhr kam die SS, eine SS-Gruppe hat die ungarische Gendarmerie einfach auf die Seite geschoben, desarmiert und hat dann einen Zug hingestellt und uns in den Waggon in Sárvár einwaggoniert. Und von Sárvár in 4 oder in 5 Tagen von Sárvár sind wir nach Auschwitz-Birkenau gekommen. Wie viele Menschen waren ungefähr in diesem Zug? Circa 1000 Menschen. Ja. Und wie viele waren in dem Wagen, in dem Sie fuhren? In dem Wagen waren 80 Menschen. Voll überfüllt waren wir. Nicht wahr? Waren Frauen und Kinder und Männer. Nicht wahr? Und wir sind in Auschwitz-Birkenau ausgestiegen. Der SS-Unteroffizier sagte nach uns, ich werde euch führen in einen sehr schönen Platz. Wie wir dann in Birkenau angekommen sind, sagt er, schaut ihr herum. Wie schön ist das hier. Ihr werdet hier gut und glücklich leben. Das war am 5. August, am 6. August. Ich kann schon nach 20 Jahren nicht Bestimmtheit sagen. Dann kam die sogenannte Selektion, wovon wir schon gehört haben. Und kam ein SS-Offizier mit Begleitung. Erstens waren wir die Männer separat gruppiert und die Frauen separat gruppiert. Und wie dieser SS-Offizier sich näherte zu uns, höre ich von einigen Freunden, schau der Apotheker Capesius. Ich habe den Apotheker Capesius persönlich nie gesprochen und nur in unserer Stadt in Klausenburg habe ich ihn öfters gesehen. Ich habe auch ihn erkannt. Da kam die Selektion, wie es schon üblich war, rechts und links, nicht wahr? Wie die Reihe an mich gekommen ist, hat der deutsche Offizier mich gefragt, wie alt sind Sie? Antwortete ich, 52 Jahre. Können Sie arbeiten? Sag ich, ja, sehen Sie, ich bin doch gesund, ich kann arbeiten. Na, gehen Sie so. Hatte mich nach rechts geschickt. In dem Moment war ich sehr aufgeregt. Alle früh. Ja, und wer hat Sie geheißen, aus den Waggons auszusteigen? Da waren, was ich dann nachträglich auch erfahren habe, sogenannte Kanadier. Ja. Also das waren Häftlinge in Uniform. In speziellen Uniformen, nicht wahr? Und die haben einfach die Waggontüren geöffnet. Ja. Und hereingeschrien, alles aussteigen. Alles aussteigen. Wir wollten unsere Sachen mitnehmen, aber die haben nicht gelassen. Sagte, ihr werdet eure Sachen später bekommen. Ja. Dann haben wir doch gesehen, dass die Sachen aus den Waggons herausgeschmissen worden sind, auf einen Haufen. Dann wussten wir schon, dass diese Sachen wir nicht bekommen werden. Ja. Nun sagen Sie bitte, Sie sprachen nachher von einem Offizier, ja, also von einem Oberführer. War der allein oder waren da mehrere SS-Leute zusammen? Waren noch einige SS-Leute. Waren noch einige SS-Leute. Ja. Aber einer hat das Wort geführt. Ja. Und Sie meinen, derjenige, der das Wort geführt hätte, das wäre der Dr. Capistus. Jawohl. Und hatte der etwas in der Hand? Ich habe dem Untersuchungsrichter gesagt, dass ich glaube, er hat ein so stockartiges Gebilde in der Hand gehabt. Ja. Und Sie haben ihn aus welcher Entfernung gesehen? Vier, fünf Meter. Ja. Bis Sie nachher an ihm vorbeigegangen sind. Da müssen Sie ja direkt an ihm vorbeigegangen ja. sein. Ja. Wie er Sie gefragt hat, kannst ja. du arbeiten? Da war ich vis-à-vis ihm. Ja. Vis-à-vis ihm. Ja. Nun, haben Sie von sich aus diesen Dr. Capistus erkannt oder erst nach diesem Ruf? Seh den Dr. Capistus. Ja. Wissen Sie noch, wer diesen Ruf ausgestoßen hat? Den ersten Ruf hat ausgestoßen ein Freund von mir, hat geheißen Farkas Johann, der war der Direktor der Dermata Schuhfabrik in Klausenburg. Ja. Der ist leider in Kaufering dann gestorben, im Flecktyphus. Ja. Der hat ihn als Ersten erkannt. Ja. Und wer war noch mit Ihnen zusammen in dem Transport oder in Ihrer Nähe? Können Sie sich an einen Herrn Glück erinnern? Ja. Oder nicht an Glück erinnere ich mich, aber er war nicht in dem Transport. Er war nicht in dem Transport. Nicht in dem Transport. Sondern? Ich habe den Glück dann getroffen in Auschwitz. In Auschwitz haben Sie ihn getroffen. Sie kannten ihn Glück aber von früher her. Ja, er ist doch ein Fabrikant gewesen in meiner Stadt. Ja. Also Sie haben ihn vorher schon gekannt, haben aber nicht festgestellt, dass er in dem Transport mitgekommen ist, in dem auch Sie gekommen waren. Wie meinst Glück du? Kam nicht mit dem Transport, mit dem Sie gekommen Nein, sind. Nein, wir sind aus Scharwar gekommen, nicht wahr? Ja. Scharwar ist eine Industriestadt in Westungarn. Und weil ich bin auf einen anderen Weg gegangen, von Klausenburg nach Budapest und von Budapest anderswo. Also wissen Sie überhaupt noch, ob Bekannte von Ihnen mit in diesem Zug waren? Waren aber... Alle sind verschwunden. Alle sind verschwunden. Aus diesem Zug, aus diesem Waggon, habe ich dann nachher niemanden getroffen im Leben. Ja, Sie haben also den Herrn Capistus schon früher in Klausenburg gesehen? Ja, die Sache ist folgend. Ich habe den Dr. Capistus in Klausenburg nie gesprochen. Ja. Wir haben aber in Klausenburg, wir waren seinerzeit sehr reiche Leute. Wir haben in Klausenburg das größte Mietshaus gehabt im Zentrum der Stadt. In diesem Mietshaus wohnten 8 bis 10 Ärzte. Und der Dr. Capistus ist gekommen in dieses Haus. Ich habe übrigens das Bild hier von dem Haus. Wenn ich darf, werde ich dann später vorzeigen. In diesem Haus. Und der Dr. Capistus ist gekommen in dieses Haus, nicht wahr, die Ärzte zu besuchen, weil, wie ich erfahren habe, er war der Vertreter der IG Farben. Und da es mich interessiert hat, alles, was im Hause geschieht, ich habe den Hausmeister, den Portier gefragt, wer ist der Herr, der immer herkommt? Ah, Sie wissen nicht, das ist der Apotheker Capistus. Aber persönlich mit ihm habe ich nicht gesprochen. Also jedenfalls ist es so, Sie haben ihn nicht nur gesehen, sondern Sie haben sich bei Ihrem Hausmeister auch erkundigt nach seiner Persönlichkeit und haben zur Antwort bekommen, dieser Mann, den Sie meinen, das ist der Dr. Capizzo. Ja. So schon in Klausenburg. Ja. Sodass Sie ja ein gewisses Bild von ihm hatten, eine Vorstellung, Sie wussten ja, wie er aussah. Kannten Sie auch einen Dr. Klein, von einem ungarischen Arzt, Dr. Klein? Nein, kannten Sie nicht. Nun, nachdem Sie ihn an der Rampe erkannt hatten und er Sie gefragt hatte, ob Sie arbeiten wollten und Sie das bejaht haben, sind Sie nach rechts gegangen und wie viele Menschen aus Ihrem Transport mögen wohl nach rechts gegangen sein? Geehrter Herr Präsident, in dieser Aufregung, was ich damals war, habe nur mit meiner eigenen Person beschäftigt. Und Ihrer Frau noch. Und mit meiner Frau. Habe nur gesehen, dass links waren Lastautos, einige Lastautos. Und die Lastautos haben sich gefüllt, nicht wahr? Und auf der rechten Seite war auch eine Gruppe, die dann später, nicht wahr, zu dem Waschraum, wo wir unsere Kleider ausgezogen haben und diese Häftlingskleider bekommen haben. Ja. Ich kann nicht, ich bin ein sehr alter Mann und habe schon das Gedächtnis ein bisschen verloren und das Augen ist auch schlecht, aber dass ich damals gezählt hätte. Nein, das nimmt Ihnen auch niemand übel. Ich habe gedacht, Sie hätten einen gewissen Überblick gehabt. Na, hier stehen so ungefähr vielleicht 100, 200 Menschen. Das kann ich nicht mehr sagen. Ja. Nun, Sie wurden dann, wie Sie sagten, in einen Waschraum geführt. Ja. Und während dieses Vorgangs ereignete sich doch irgendetwas? Ja, während dieses Vorganges war ein Fliegerangriff. Ja. Und? War ein Fliegerangriff und konnten wir nicht herausgehen aus dem Waschraum. Und dort sammelten sich die Frauen und die Männer. Was sonst ist nicht üblich gewesen. Ja. Aber da der Fliegerangriff war, nicht wahr? Sind Sie zusammen da reingesperrt? Zusammen allein, so dass ich noch im Waschraum meine Frau getroffen habe. Ja. Und damals war ich auch ein bisschen molett oder dick, soll ich sagen, nicht wahr? Und habe bekommen ein Häftlingskleid, die... Das gar nicht zuging. Konnte nicht zugehen. Dann hat noch meine gottselige Frau, nicht wahr, dort dem Häftlingsbeamten, der das die Kleider gegeben hat, tauschen sie aus, nicht wahr, weil es geht nicht zusammen bei meinem Mann. Ja, und wo kamen Sie von diesem Waschraum aus hin? Von diesem Waschraum sind wir dann im Lager, da was ich später erfahren habe, in den Zigeunerlager. Zigeunerlager, komm, wissen Sie noch, was das für eine Bezeichnung gehabt hat? Dieses Lager? Welchen Buchstaben? Mit welchem Buchstaben? Weiß ich. Das wissen Sie nicht. Und waren denn da noch Zigeuner in diesem Lager? Nein. Keine? Angeblich vor ein paar Tagen, wo wir dorthin eingeliefert worden sind, sind die Zigeuner verschwunden von dort. Sind wohin verschwunden. Und was? Das bekommen Sie nicht wissen. Sie waren noch nicht dort. Nein. Nun waren also in diesem Lager dann in der Hauptsache Häftlinge jüdischer Abstammung. Fast 90% jüdische Abstammung. Es war ein Block auf der Paarseite. Sind doch nummerierte, die Blocks waren nummeriert. Ja. Auf einer Seite Umpaar und auf der anderen Seite Paarseite, wo Russen waren. Ja. Ich glaube vielleicht Nummer 4 oder Nummer, ich weiß nicht. Aber sonst war es in der Hauptsache Juden aus verschiedenen Ländern, nicht nur aus Ungarn. Ah, die meisten waren damals Ungarn. Die meisten waren Ungarn. Waren auch Polen. Waren auch Tschechen da? Tschechische Juden? Nein, ich habe nicht getroffen, Tschechen. Ja. Und dort trafen Sie auch den Herrn Glück? Dort traf ich den Herrn Glück. Ja. So dass dann hat unser Schicksal hat sich zusammengekuppelt, nicht wahr? Und sind wir beide, nicht wahr, herumgelaufen, etwas Lebensmittel zu verschaffen. So ja. weit waren wir zusammen, dass da nicht genügend Geschirre waren, Töpfe, wo man ja. uns Essen gegeben hat, nicht genügend Löffel. Wir haben beide ein Geschirr gehabt. Einen Topf gehabt und glücklicherweise, ich habe einen großen Löffel gehabt und er einen kleinen Löffel. Ja, nun sagen Sie, dort hatten Sie auch die Freude, dass Sie Ihren Sohn am Leben getroffen haben. Jawohl. Es war ein Appell. Wir, die Neuankömmlinge, nicht wahr, mussten einmal in Reihe und Glied stehen. Ja. Wie ich dort stand, kommt zu mir ein gewesener Parlamentsdeputierter, ein Abgeordneter aus Budapest. Du bist Sebastian. Sag ich, ja, du kennst doch mich. Sagt er, ich bring dir eine große Freude. Und nach einer halben Stunde bringt er mir meinen Sohn. Das war damals die größte Freude. Ja. Er hat in der Küche gearbeitet, nicht wahr? Und hat er auch mir hier und da ein bisschen Essen auch zustecken können, ja. Nun, sagen Sie bitte, nachdem Sie also nun dort eingeliefert waren, blieben Sie dort bis wie lange? Ich bin dort geblieben, bis man gehört hat, man muss Birkenau evakuieren. Mhm. Das war ungefähr der 22. Oktober. Aber, Herr Präsident, ich bitte um Entschuldigung, wenn die Daten mit ein, zwei Tagen nicht stimmen, bitte das nicht übel nehmen, weil ich habe keinen Bleistift und kein Papier und kein Kalender geführt. Ja. Aber inzwischen natürlich waren immer Gruppen zusammengestellt worden, die angeblich für Arbeit gehen sollten. Ja. Eines Tages kam die Nachricht, Ingenieure brauchen wir, sollen Ingenieure herauskommen. Ja. Ich wollte mich melden, weil es war mir schon sehr unangenehm in Auschwitz und der Herr Glück hat mich mit Gewalt zurückgezogen, hat nicht gelassen, bleib du hier, weil hier wissen wir, was es ist und wohin man dich führen wird, weißt du nicht. Mhm. So dass ich mich von der Gruppe streichen ließ und bin nicht gegangen, weiß ich nicht wohin. Ja, ja. Nun sagen Sie bitte, wie lange blieben Sie dort? Bis 22. August war dann eine Selektion angeordnet. Nein, wie lange blieben Sie im Lager Auschwitz? Bis 22. August. Oder Oktober. Oktober, ja. Ich habe doch. Ja. Bis 22. Oktober wurde eine sogenannte Selektion angeordnet. Ja. Die Leute, die Kapos und alles haben uns zusammengetrieben, nicht wahr? Und in einem Block auf der Paarseite, ob das 28, 30 oder 26 Nummer gehabt hat, weiß ich nicht. Aber ist dort dann auf einmal der Mengele, Dr. Mengele erschienen und hat eine Selektion durchgeführt. Ich habe damals, wie die Reihe an, wir mussten uns ganze Nacht ausziehen. Und wie ich zu vis-à-vis Mengele komme, habe mit Mengele eine Debatte gehabt. Mengele sagte mir, Sie sind herzkrank. Ja. Da ich schon nicht mehr zu verlieren hatte, weil schon bis Oktober wussten wir genau, was geschieht und was der Rauchwolken und die Flammen bedeuten, nicht wahr? Habe gesagt, Sie sind Arzt, Sie sollen mich untersuchen, ich bin gesund. Und das war ein, zweimal, endlich war der Mengele nervös und hat mich zu der gesunden Gruppe geschickt. Dagegen, wenn ich sagen darf, eine interessante Geschichte, der Glück war mit mir. Ja. Ihn hat man zu der Krankengruppe geschickt. Und er hat so viel Lebenskraft sieht, ja. Ja, dass er nackt unter einem Bett, was zu einem Stubendienstler gehört hat, hat sich nackt versteckt. Was ist geschehen? Der Mengele hat genau gewusst, dass er 43, die Zahl erinnere ich mich genau, 43 krank gefunden hat. Zählt danach und sind nur 42. War er sehr aufgeregt. Wo ist der 43. Und da man niemand konnte ihm antworten, hat er einen von den gesunden Gruppe genommen und hat er zu der kranken Gruppe gegeben, soll die 23 Zahl stimmen. 43 Zahl. 43 stimmen. Zahl stimmen. Ja. Und was geschah nun mit dem Glück? Nachdem die Transport mit Auto weggeführt wurde, Glück ist herausgekrochen aus dem Bett, hat er mitgenommen sein Kleider, sich angezogen, hat er mir gesagt, nicht wahr? Aber jetzt gehen wir von hier. Jetzt muss man schon gehen, weil jetzt ist schon sehr schlimm ist die Situation hier. Und tatsächlich nach 2, 3 Tagen hat man sowieso auslernen müssen, das Lager, das Zigeunerlager, hat man uns dann eines Abends um 11 Uhr Nacht in einen Zug einwaggoniert und dieser Zug ist nach Kaufering gefahren. Und wir sind nach 3, 4 Tagen Fahrt nicht weit in Kaufering angekommen. Ja. Nun sagen Sie bitte, haben Sie den Herrn Capesius außer der Rampe noch an einem anderen Platz gesehen? Nur einem einzigen Mal noch. Ja. Wo im Oktober, das war vielleicht 10., 11., 12. Oktober, wo die Kinderselektion war. Ja. Da ist der Mengele gekommen, die Selektion durchzuführen, war der Dr. Capesius in der Gesellschaft, ich meine in Begleitung von Mengele, aber er hat damals keine Tätigkeit ausgeübt. Ja. Sagen Sie bitte, waren das auch ungarische Kinder, die da selektiert? Die meisten. Die meisten. Mhm. Und wo haben Sie da gestanden, wie Sie den Dr. Mengele gesehen, den Dr. Capesius? Zwischen zwei Blocks. Zwischen zwei Blocks? Wir waren in Appell aufgestellt, in Reihe und Glied aufgestellt. Und was taten die mit den Kindern? Was haben Sie da beobachtet? Ich glaube, wenn ich mich erinnern kann, auf Lastwagen aufgeladen. Ich kann das nicht hundertprozentig so bezeugen. Da waren Sie selbst dabei, Sie haben das ja gesehen. Ja, ja. Oder wurden die Kinder erst mal in den Block 11 hineingetrieben? Die Kinder waren zuerst im Block 11 und ja, dann herausgenommen von dort. Dann herausgenommen? Ja. Und dann wurden sie selektiert? Ja, selektiert, nicht selektiert. Nicht selektiert, sondern sofort auf die Lastwagen transportiert. Auf die Lastwagen. Und da stand der Dr. Capesius dabei? Dabei. Mhm. Der Herr Glück hat das heute Morgen etwas anders im Gedächtnis gehabt. Er hat nämlich gemeint, die Kinder seien zunächst zusammengetrieben worden in diesen Block 11. Ja. Und zwar haben man da auch eine Hundestaffel mit eingesetzt und hätte sie auch noch mit Hunden gejagt. Ja. Und dabei wäre der Dr. Capesius und der Mengele dabei gewesen. Nachher, wie die Kinder abtransportiert worden seien auf Lastwagen, da habe er niemand mehr gesehen und da hätte er auch nicht sehen können, denn da wäre Blocksperre gewesen. Es war immer eine Blocksperre dort, wenn der Mengele erschienen ist. Das war üblich, wenn der Mengele dorthin gekommen ist, nicht wahr? Vorher war er in der Blocksperre, alles in den Block hinein und durfte niemand auf der Straße sein. Und das war das zweite Mal und das letzte Mal, wo zweite Sie den Mal und letzte Mal. Dr. Capesius gesehen haben. Ja. Und Sie können da keiner Täuschung unterliegen, dass in diesem Fall statt dem Dr. Capesius irgendjemand anders dort gewesen ist. Warum nicht? Hatten Sie eine Häftlingsnummer in Auschwitz? Ich habe nicht bekommen. Nein? Nein. Wie kam das? Ich habe nicht bekommen. Nein. Und waren aber immerhin doch dort, wie lange? Ich war dort von 6. August bis 25. Oktober. Oktober. Und mussten Sie da auch arbeiten in dieser Zeit? Ich musste arbeiten. Ich musste Mist und alles zusammennehmen mit einem Besen und zusammennehmen. Und manchmal, einmal hat man eine kleine Gruppe zusammengestellt, zum Kohlrüben zu schälen. Ja. Waschraum. Da war ich auch mit drin, nicht wahr? Und da wir dann nicht gut geschält haben, haben wir dann mächtigen Prügel, Stockprügel von einem SS-Unteroffizier bekommen. Das war eine, wo ich gearbeitet habe. Das eine anderes Mal dort beim Haupttor, wo der Ausgang vom Zigeunerlager ist. Dort im Graben mussten wir den Graben reinmachen. Und da ich wieder nicht genügend tüchtig gearbeitet habe, habe Prügel auf dem Kopf bekommen. Ja. Hat Ihnen der Herr Glück auch etwas erzählt von seiner Frau? Ja. Was hat er Ihnen denn erzählt? Der Glück eines Abends erzählte mir weinend, er hat gearbeitet in der B2-Frauenlager. In diesem B2-Frauenlager war ein Frauenspital. Seine Frau, glaube ich, war in anderen Umständen. Und er ist gegangen dort arbeiten, dass er seine Frau sehen soll. Eines Tages ist die Nachricht gekommen, dass Mengele kommt. Er wollte schnell verschwinden, weil er wusste, was, wenn der Mengele ihn dort erwischt, wird sehr traurig die Situation sein. Und er erzählte mir, dass er durch ein Fenster aus dem Spital ausgesprungen ist und hinter einem großen Baum sich versteckt hat. Und hat er gesehen, wie aus dem Spital, das erzähle ich nicht, dass ich gesehen habe. Das hat Ihnen Glück erzählt. Glück erzählt, ich bitte nicht, weil ich betone. Aber er hat es Ihnen damals erzählt. Damals, abends, ja. Damals, an dem Abend schon. Ja. Das hat gesehen, wie die Frauen nackt und Nachthemd, nicht wahr, einfach auf den Lastwagen aufgeladen worden sind und weggeführt. Das hat er mir an demselben Abend, nicht wahr, in Birkenau erzählt. Und hat er Ihnen da auch erzählt, wer das angeordnet hat, wer da diese Selektion durchgeführt hat? Er hat mir nur vom Mengele gesprochen. Nur vom Mengele? Ja. Nicht von Capesius. Kann mich nicht erinnern. Können Sie sich nicht erinnern. Ja, und den Herrn Engel, wie heißt er? Ehrenfeld, kennen Sie auch? Ich kenne den Herrn Ehrenfeld von Stadt Klausenburg ja. aus. Herr Ehrenfeld war Mitglied eines Drogisten-Angro-Geschäftes, ja. ein Mitinhaber. Aber ich weiß, dass er transportiert ist, ich weiß, dass seine Frau nicht nach Hause gekommen ist, aber im Lager in Auschwitz kann ich mich nicht an ihn erinnern. Nein? Sie haben mal ausgesagt, Herrn Albert Ehrenfeld habe ich auch sehr gut gekannt. Er war Mitinhaber einer Drogerie, ja. Rescha oder wie das hieß? Roja, ja. ja. Ich habe Ehrenfeld auch in Birkenau gesehen. Möglich. Aber ich kann mich nicht erinnern, das war auch mir nicht sehr wichtig. Wissen Sie etwas von einem Aufstand des Sonderkommandos im Krematorium? Ja. Ich weiß nur so viel, dass es ein Aufstand war im Sonderkommando und war dann eine Blocksperre angeordnet Und dann die SS-Leute sind herumgegangen, herumsuchen. Diese Leute, die dort diese, es war ein Bombenattentat oder weiß nicht was, gesucht haben. Die meisten haben die gefunden, aber ich kann nicht Näheres darüber sagen. Ja, ich habe an den Zeugen keine Fragen mehr, das Gericht noch Fragen. Herr Staatsanwalt. Ich habe zwei kurze Fragen, Herr Vorsitzender. Herr Zeuge, Sie waren ja im Ersten Weltkrieg österreichischer Offizier. Was für Waggons waren das, in denen Sie transportiert worden sind, der Größe nach und der Bestimmung nach? Das waren Güterwaggons. Güterwaggons? Ja. Es waren nicht mal... was draufgeschrieben ist, 40 Männer und 8 Pferde oder die, bitte? Diese normale Güterwaggon, nicht wahr, waren draufgeschrieben, nicht wahr, 40 Männer und 8 Pferde oder weiß ich was. Normale, ohne Einrichtung, ohne gar nichts, haben wir bekommen nur einen Eimer für notdürftige Sachen. Gut, dann habe ich noch eine zweite Frage. Was ist aus Ihrer Frau geworden, was ist aus Ihrem Sohn geworden? Bitte, meine Frau ist von Auschwitz, C-Frauenlager. Waren doch verschiedene Frauenlager. Meine Frau war im C-Lager, ist von dort bei der Evakuierung Birkenaus ist von dort weggeführt worden. Ich hörte die Nachricht, dass meine Frau nach Bergen-Belsen gekommen ist und in Bergen-Belsen ein Hungertod gefallen ist. Gestorben ist. Gestorben. Sie wollten auch von meinem Sohn wissen. Mein Sohn war nicht mit mir. Er war in Birkenau, aber früher hat man ihn mit einer anderen Gruppe weggeführt und in verschiedenen Lager war er. Und nach der Befreiung, ich bin in Allach befreit worden, hat man mich noch zu einer Leiter des Lagers, ungarischen Leiter des Lagers, damals haben die gewählt, polnische Leiter, und das, die sich kümmern sollen um die Leute. Und auf einmal, da Allach gesperrt war mit Zaun trotzdem, waren amerikanische Soldaten an den Toren. Kommt ein amerikanischer Soldat zu mir, hat mich gekannt, nicht wahr? Komm, jemand sucht dich. Und wie ich gehe zum Haupttor, finde ich meinen Sohn dort. Der hat überall mich herumgesucht, bis endlich nach der Befreiung in Allach mich gefunden hat. Dann ist mein Sohn hereingekommen in das Lager, hat man die Amerikaner erlaubt, nicht wahr, dass er hereinkommen soll. Und dort haben wir eine Zeit lang gelebt in Allach, später in Feldafing. Da wir die Familien gesucht haben, ich habe meine Frau gesucht, er hat seine junge Frau gesucht, haben wir beschlossen beide. Du, Papa, du gehst nach Klausenburg zurück, schau, was geblieben ist, suchst du zusammen die Reste und alles, und ich fahre nach Paris. Weil er hat eine Nachricht irgendwie bekommen, dass in Paris bei Joint arbeitet seine Frau. Effektiv hat mein Sohn seine Frau in Paris gefunden. Die haben auch dort sehr glücklich gelebt. Er war auch Ingenieur, hat einen Posten gehabt und musste geschäftlich von Paris nach Genf fahren. Unterwegs hat er bekommen die Kinderkrankheit, die Kinderparalyse. Hat man in Genf schon Rote Kreuzwagen hat schon vom Ambulanzwagen vom Zug heruntergenommen, in Genf in das Spital eingeliefert und nach 2 Jahren in Genf im Spital gestorben, weil er war völlig paralysiert, nur der Kopf war tätig. Ja. Und was ist aus Ihrem Schwiegervater geworden? Was ist aus Ihrem Schwiegervater geworden? Aus meinem? Ja. Ich habe nie einen Schwiegervater gehabt. Sie waren doch verheiratet, nicht? Ja, aber der Schwiegervater ist schon längst gestorben. Ist er schon vor dem Krieg gestorben? Sicher. Ja? Ja, Herr Rechtsanwalt Strott, nicht mehr, Herr Dr. Laternza. Herr Zeuge, Ihr Transport, also mit dem Sie nach Birkenau gekommen sind, kam am 6. August so ungefähr dort an. Nun sind Sie schon gefragt worden, der Herr Glück war nicht in Ihrem Transport. Der Herr Glück war nicht in dem Transport. Und Sie kennen doch auch den Herrn Ehrenfeld. Bitte? Sie kennen auch den Herrn Ehrenfeld, den Herrn Albert Ehrenfeld. Ich kenne von Klausenburg. Ja. Aber er war auch nicht in dem Transport. Er war auch nicht in dem Transport. Nein. Nun, er hat aber dem Gericht hier gestern gesagt, dass er mit Ihnen im gleichen Transport nach Ich kann Auschwitz mich nicht erinnern, sein. Herr Rechtsanwalt, nicht wahr? Sie können mich zwingen. Ja, sicher, natürlich. Ich kann mich nicht aber erinnern. Herr Zeuge. Vorhalt, Herr Vorsitzender, der ist unrichtig, das hat der Zeuge nicht gesagt hier. Natürlich hat es der Zeuge gesagt. Nein, er hat es nicht gesagt. Das behaupten Sie, ich behaupte, er hat es gesagt. Einen kleinen Moment. Er war am 10. Juni in Auschwitz angekommen. Ja, sicher, aber er hat gesagt, er bis Auschwitz war er mit Herrn von Sebastian ja, im gleichen Auschwitz. Transport. Bis zum Lager Auschwitz. Ja, das hat er gesagt. Das hat er gesagt. Hat der Herr Glück vom Untersuchungsrichter gesagt, ich zitiere wörtlich, ich habe in Kaufering die Mithäftlinge Glück und Schäppischkin Gedankenstrich, der Letztgenannte war mit mir zusammen in Auschwitz eingeliefert worden, ja. Gedankenstrich, wiedergesehen. Ja, also auf Ihre Frage hat er das auch in der mündlichen Verhandlung gestern bestätigt. Naja, also... So, dass also der Einwand des Nebenklägervertreters eben nicht richtig war. Ja, es war nicht richtig. Oder seine Notizen sind nicht vollständig. Nun bitte schön. Also, wenn der Herr Ehrenfeld gesagt hat, er sei mit Ihnen im Transport nach Auschwitz gekommen, dann ist das nicht richtig, Herr Zeuge. Gell? Wieso? Das hat der Zeuge ja nicht gesagt. Doch. Sie haben doch vorhin gesagt, dass Ehrenfeld bei Ihnen nicht mit dem gleichen Transport nach Auschwitz gekommen ist. Nach meinem guten Gewissen, er ist nicht mit diesem Transport gekommen. Ja. Aber nach 20 Jahren, sicher. Ich kann doch nicht. Und Sie müssen eins, Herr Verteidiger, verstehen, ja. Nicht wahr? In welchem Seelenzustand wir waren, nicht wahr? Wir können doch nicht, das ist doch nicht eine objektive Feststellung, war er oder war er nicht. Ja. Nun Folgendes. Herr Ehrenfeld hat gesagt, dass er Sie in Birkenau gesehen habe. In Birkenau kann er mich gesehen haben, aber ich weiß nicht, wie lange er in Birkenau war. Ja. Ich war in Birkenau bis 22. Oktober. Ja. Wie lange er war, ich weiß nicht. Ja. Ja. Nun sagten Sie vorhin auf die Frage des Herrn Vorsitzenden, sagten Sie, Sie wüssten nicht, ob Sie Herrn Ehrenfeld in Birkenau gesehen hätten. Sagten Sie vorhin auf die Frage des Aber Herrn Vorsitzenden. Aber nicht auf so, nicht auf so, bitte Verzeihung. Ja. Ich habe nicht beim Transport, beim Ankunft in Birkenau. In Birkenau, wo ich monatelang war, waren viele Klausenburger, viele Freunde, viele Bekannten. Ja. Ich kann Ihnen nicht sagen. Sie Ja, nun, ich wollte jetzt nur, was Herr Ehrenfeld anlangt. Herr Ehrenfeld sagt, er habe Sie in Auschwitz gesehen. In Birkenau. In Birkenau gesehen. Ja, nun, möglich. Ist möglich. Möglich. Ja. Nun, Sie aber das sind, soll aber nicht hier. Bedeuten, dass ich etwas Unwahres gesagt ja, habe. Ja, sicher. Nun hatten Sie früher, und das hatte Ihnen ja der Herr Vorsitzende schon vorgehalten, hatten Sie früher gesagt, dass Sie den Herrn Ehrenfeld häufig in Birkenau gesehen hätten. Und zwar haben Sie das vor dem Untersuchungsrichter gesagt. Blatt 10.317 haben Sie gesagt, ich habe Ehrenfeld auch in Birkenau gesehen. Das haben Sie aber bereits in Birkenau gesehen. Gesehen, ja. Ja. Aber nicht in dem Transport, wo also, ich gekommen bin. Ja, nun wollen wir es doch klar machen. Gesehen haben Sie ihn in Birkenau. Ja, ja. Das sagt Herr Ehrenfeld auch. Ja. Nun aber Folgendes. Wenn Sie sagen, Sie hätten ihn in Birkenau gesehen, und Herr Ehrenfeld sagt, er hätte Sie in Birkenau gesehen, nun Folgendes. Sie sind doch am 6.8.1944 erst hingekommen. 6. August 1944. Ja. Wissen Sie, wann der Herr Ehrenfeld weggekommen ist? Herr Ehrenfeld ist schon im Juni weggekommen. Nun frage ich Sie, dann müssten Sie sich ja sehr irren in diesem Punkt, wenn Sie sagen, Sie hätten ihn in Birkenau gesehen. Ich habe vorhin auch gesagt, ich kann auf diese Ereignisse und auf diese Zusammentreffen nicht hundertprozentiges Eidi geben. Ja, das sagten Sie auf die Frage des Herrn Vorsitzenden. Ja. Eben haben Sie wieder auf meine Frage gesagt, Sie hätten ihn gesehen. Ich habe ja gerade gesagt, ich will es jetzt mal klarstellen, dass wir genau wissen. Nun, sicher, Herr Zeuge, ich habe dafür volles Verständnis, dass man sich nach 20 Jahren irren kann. Aber nun hätten in diesem Fall sowohl der Herr Ehrenfeld als auch Sie sich geirrt. Ja, möglich. Ja. Aber ich bitte nur nicht dahin führen die Sache, dass ich eventuell nicht wahr etwas Lügenhaftes gesagt habe. Sie haben ja vorhin, als ich Sie gefragt habe, haben Sie gesagt, Sie können sich nicht darauf erinnern, dass Sie den Ehrenfeld dort gesehen ja, haben. Nicht? Ich habe gesagt, ich... Ja. Ja, aber nachher auf meine Frage hat er wiederum gesagt, das bezog sich auf den Transport oder ab Ankunft des Transports. Er habe ihn in Birkenau gesehen. Nun hat also der Zeuge gesagt, damals gesagt, er hätte ihn in Birkenau gesehen. Dann haben Sie auf die Frage des Herrn Vorsitzenden gesagt, Sie hätten ihn nicht in Birkenau gesehen. Dann sagten Sie, es sei möglich, dass Sie ihn gesehen haben. Und zum Schluss sagen Sie, jetzt, Sie wissen es nicht. Ich weiß nicht. Ja, gut. Und welche dieser Antworten richtig ist, das können Sie jetzt mit Sicherheit nicht sagen. Ich kann nicht mehr sagen. Jedenfalls ist es richtig, dass Sie erst am 6.8. nach dort gekommen sind. Das ist sicher. Nun hat gestern nur zu Ihrer Aufklärung, nun hat gestern der Herr Ehrenfeld gesagt, er sei schon im Juni wieder weggekommen. Sodass Sie also sich nicht gesehen haben. Dann konnte ich ihn nicht sehen. Ja, aber gut, das ist ja dann in Ordnung. Eins möchte ich noch zufügen, ich war Herr Rechtsanwalt, dass so viel waren dort Zehner, Hunderte Freunde oder Bekannten, nicht wahr? Ob der Ehrenfeld zwischen den 100 waren oder war nicht der Ehrenfeld, ich kann heute nach 20 Jahren nicht sagen. Ja. Sie leben jetzt nicht in Rumänien mehr? Oder ich lebe in Haifa. In Haifa. Und nach dem Kriege waren Sie aber doch erst wieder in Klausenburg. Nicht? Ich war in Klausenburg bis Jahre 50, wo ich Erlaubnis gehabt habe, aus Rumänien nach Israel auszuwandern. Ja. Und haben Sie in dieser Zeit, als Sie wieder in Klausenburg waren, haben Sie da den Herrn Ehrenfeld gesehen und gesprochen? Ich glaube ja. Ja. Nun, er hat dort sogar wieder geheiratet und ich habe seine neue Frau kennengelernt. Ja. Nun, sagten Sie, dass Sie, als Sie noch in Klausenburg waren, Ihrem Hausmeister gefragt hatten, wer ist der und der? Aber dieser Hausmeister ist damals schon seit 10 Jahren gestorben. Ja. Nun, warum haben Sie denn den Hausmeister gefragt? Ich habe jeden gefragt. Wer in unserem Hause verkehrt hat, war neugierig, wer kommt und wohin kommt. Ja. Nun, als Sie den Hausmeister gefragt haben, wie haben Sie denn dann beschrieben, wen Sie meinten, nachdem Sie fragen? Ist jemand hereingekommen. Hab den Hausmeister, ich bin dort stehen geblieben beim Lift und dann habe ich den Hausmeister gefragt, wer ist der, wohin geht er? Also, gut, das allgemein. Und wie war es nun im Falle des Dr. Capesius? Nicht nur Dr. Capesius, sondern jeden habe ich, nach jedem habe ich mich erkundigt. Ja, nach jedem. Aber erinnern Sie sich, dass Sie sich nach Dr. Capesius erkundigt haben? Nein, ich habe nicht so gesagt. Ich habe nicht nach Dr. Capesius mich erkundigt. Sondern? Ich habe nach einem Herrn erkundigt, der hereingekommen ist in das Haus. Das ist ein großer Unterschied. Ja. Und nun gut. Sie sagten vorhin, dass in diesem Hause 8 bis 10 Ärzte gewohnt haben. Ja. Nun darf ich Ihnen nur mal aus Ihrem Protokoll vorhalten, Herr von Sebastian. Sie hatten früher gesagt... 5 Ärzte. Nein, in unserem Hause wohnten auch 4 Ärzte. Es sind also weniger gewesen. Jetzt sind es 8 bis 10 und damals sind es 4. Das ist möglich. Ja, nun, es spielt eine gewisse Rolle, weil man da auf die Häufigkeit von Besuchen, von etwaigen Besuchen, wenn überhaupt Dr. Capesius jemals dort war, sprechen könnte. Verstehen Sie, was ich damit meine? Wie viel haben denn nun drin gewohnt? 8 bis 10 oder 4? 4 oder 5 Namen kann ich auch jetzt vorzählen. Ja. Ja. Ich will jetzt nicht die Namen, Herr Zeuge, sondern ich frage, ob es nun, was nun richtig ist, als Sie früher sagten, 4 Ärzte oder 8 bis 10 Ärzte? Eher 4 oder 5 als 8 bis 10. Also eher 4 bis 5 als 8 bis 10, wie Sie eben sagten. Ja. Nun, wie Sie dann angekommen waren in Birkenau, da sagten Sie, dass Sie erst den Ruf von dem Herrn Farkas erkannten, also dass erst Herr Farkas Ihnen gesagt habe, das ist doch wohl... Der Apotheker aus Schäßburg oder aus Klausenburg oder was wurde gesagt? Schäßburg, aber das musste er schon nicht mehr sagen. Wir mussten, darf ich Wasser trinken? Es ist ja, bitte sehr. Haben Sie denn damals, als Sie auf der Rampe waren, als Sie den deutschen Offizier, wie Sie sagten, gesehen haben, haben Sie denn gewusst, dass es Dr. Capesius ist oder haben Sie das erst den Namen gehört und dann sich den Namen zu eigen gemacht, also angenommen haben von Herrn Farkas? So ist es. So ist es. So. Also, gut. Wissen Sie sicher, dass es Herr Farkas war, der den Namen nannte? Ja. Nun, ich frage, ob Sie sicher sind, dass es Farkas war? Nach meinem heutigen Gedächtnis, ja. Ja. Nun, ich halte Ihnen vor, bei Ihrer Vernehmung vor dem Untersuchungsrichter hatten Sie gesagt, es kann allerdings auch möglich sein, dass der Name zuerst von einem anderen Häftling genannt worden ist. Ich wollte nur der Vollständigkeit. Ich bestehe nur darauf, Herr Verteidiger, dass, was ich dem Untersuchungsrichter gesagt habe, das war wahr. Und seitdem sind wieder 3 Jahre weggegangen, vorbeigegangen. Ich bin in diesen 3 Jahren wieder durch Krankheiten viel gelitten. Ich weiß nicht, ob es das stimmt mit dem anderen, aber das war, was ich dort gesagt habe. Herr Zeuge, es ist nicht meine Angelegenheit, nicht meine Befugnis, Sie aufzuklären. Es kommt aber jetzt darauf an, was Sie heute wissen. Ihre heutige Erinnerung sollen Sie sagen. Darauf kommt es an. Nun, Herr Zeuge, darf ich mal fragen, haben Sie eine Abschrift der damaligen Vernehmung vor dem Untersuchungsrichter in Händen? Abschrift? Eine Abschrift. Des Protokolls über Ihre damalige... Ich habe nichts bekommen. Haben Sie nicht bekommen, ja. habe von Dr. Dux nichts bekommen. Ja. Er hat mir vorgelesen, der Landgerichtsrat, oder ich weiß nicht, was für Titel hat, Landgerichtsrat Dr. Dux, hat mir vorgelesen, hatte mir das Wort genommen, dass ich zur Hauptverhandlung kommen werde. Und da ich das versprochen habe, hat er das Protokoll unterschreiben lassen. In meine Hand hat er mir nichts gegeben. Nun, Herr Zeuge, noch ein Punkt. Ich muss Sie leider zu diesem traurigen Ereignis auch befragen. Sie hatten gesagt über diese Angelegenheit oder die Ermordung der jüdischen Kinder im Jahre 1944 bei dem jüdischen Neujahrsfest. Ja. Nun habe ich Sie doch richtig verstanden, dass Sie das zwischen zwei Blocks stehend beobachtet haben, wie die Kinder auf LKWs getrieben oder geladen worden sind. Ich kann Ihnen mit Sicherheit nichts sagen jetzt schon. Ja, aber nein, vorhin auf die Frage des Herrn Vorsitzenden haben Sie doch gesagt, es seien erschienen Dr. Mengele. Ja, und das habe ich gesehen. Ja, das hätten Sie gesehen. Und dann seien die Kinder zusammengetrieben worden und seien auf LKWs verladen worden und seien dann abgefahren worden. Ja. Ja. Das sagten Sie, dass es also etwa ein Ereignis gewesen sei. Das stimmt doch, dass Sie es vorhin so gesagt haben, Herr Zeuge. Ja. Nun Folgendes. Ich halte Ihnen vor, aus Ihrer Vernehmung vor dem Untersuchungsrichter, da haben Sie gesagt, und ich lese jetzt vor, das ist Blatt 10.321. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. 10.321, da hatten Sie Folgendes gesagt, und ich zitiere jetzt wörtlich, die in Block 11 gesammelten Kinder mussten 2 oder 3 Tage dort verweilen, also in Block 11. Ja. Dann wurden sie während der Nachtstunden mit Lastwagen abtransportiert. Was ist nun richtig? Wie Sie es damals gesagt haben oder wie Sie es eben gesagt haben? Ich kann Ihnen heute nicht mehr darauf eine Antwort geben. Sie können keine Antwort geben. Nun aber, Herr Zeuge, nun, Sie müssen doch Folgendes sehen, dass Sie vor dem Untersuchungsrichter gesagt haben, dass die Zeugen, die Kinder 2 bis 3 beladen. Dann sagen Sie vorhin auf die Frage des Herrn Vorsitzenden, nein, die seien gleich auf LKWs geladen worden. Und jetzt, wie ich Ihnen das vorhalte, sagen Sie, Sie können dazu keine Antwort geben. Was ist denn von diesen 3 Antworten richtig? Wir müssen doch wissen, wovon wir ausgehen. Das wissen Sie nicht. Nein. Ich habe keine weiteren Fragen. Herr Zeuge, ich darf noch einmal zurückkommen auf den Vorgang, als Sie angekommen sind am 6.8.1944. Da haben Sie auf die Frage des Herrn Vorsitzenden und auch auf verschiedene andere Fragen erklärt, dass der Herr Farkas gesagt hat, oder ein anderer, schau, dort ist der Dr. Capesius. Ja. Wollen Sie bei dieser Darstellung bleiben? Ja. Dann darf ich Ihnen folgenden Vorhalt machen. Blatt 6511, Brief des Herrn Dr. Czepestin vom 3.9.60 an Herrn Langbein. 6511. Sie schildern dann unter anderem, wen Sie also, dem Sie zunächst sagen, Ihre Korrespondenz mit meinem Freund Glück Josef ist mir bekannt, da Herr Glück alle Antworten zu Ihnen vorher auch mit mir besprochen hat. Da ich in Auschwitz-Birkenau mit Glück in derselben Baracke zusammen war, kann ich alle seine Angaben bestätigen. Und dann kommen Sie auf Ihre Ankunft zu sprechen und sagen hierzu Folgendes. Am 6.8.44 von Sarwa nach Auschwitz-Birkenau transportiert. Das ist ja doch wohl nach Ihrer heutigen Bekundung nicht richtig. Warum? Am 6.8. von Sarwa nach Auschwitz-Birkenau transportiert. Denn Sie sind ja erst am 6.8. angekommen. Gut, ja. Dann am 6.8. Selektion in Birkenau, wo ich mit dem Offizier, von dem ich nachträglich erfahren habe, dass er Dr. Capesius war, folgende Diskussion gehabt habe. Ja. Ich halte Ihnen das aus dem Grund vor, weil Sie hier zwei, jetzt vier Jahre früher sagen, dass Sie erst nachträglich erfahren haben, dass derjenige Offizier, der dort die Selektion macht, Dr. Capesius ist. Ja. Sie wissen, dass dort im Lager in Birkenau, dann nachdem wir angekommen sind, waren verschiedene Fragen. Weißt du, wer dich selektioniert hat? Wer war an der Rampe? Und dann hat man mir gesagt, weil die Leute haben manchmal fast sind bis zum Zaun gekommen und haben geschaut, was geschehen ist, nicht wahr? Und haben die gesagt, nicht wahr, das war der Capesius. Jetzt bitte, was ich dem Langbein geschrieben habe, ja, das war eine sozusagen eine private Information. Ob ich das dort so oder so stilisiert habe, weiß ich. Gut, Herr Zeuge, das glaube ich Ihnen. Das ist selbstverständlich, dass die Aussage vor Gericht die maßgebliche ist. Ja. Aber wenn Sie dort zwei Jahre vor Ihrer Vernehmung, vor dem Untersuchungsrichter, ja, gesagt haben, nachträglich hätten Sie, ja, erst erfahren. Ich habe von den Leuten erfahren, dass Capesius, das heißt nicht, dass ich an der Rampe nicht gehört hätte, den Namen Capesius. Also das wollen Sie also nicht sagen? Ja. Gut. Herr Zeuge, Sie waren etwa drei Monate in dem sogenannten Zigeunerlager. Ja. Können Sie sich erinnern an Ihre behandelten Häftlingsärzte? Meine behandelten? Häftlingsärzte waren doch in, oder können Sie sich überhaupt an keine Häftlingsärzte erinnern? In der Zeit, in der Sie im E-Lager waren. Ich war nicht krank. Gut, Sie waren nicht krank. Sie sind also nie mit Häftlingsärzten zusammengekommen. Ich habe nur einen Häftlingsarztfreund dort gehabt. Und wer war das bitte? Der lebt in Amerika, existiert. Ja. Dr. Samu. Dr. Samu. Dr. Ja. Samu. Den haben Sie gekannt? Den haben wir gekannt, nicht wahr? Der hat dort in der Baracke, der Krankenbaracke, nicht wahr, manipuliert, nicht wahr? Er hat sogar, ich habe einen Schwager krank gehabt dort in der Baracke. Ja. Der ist Apotheker in Budapest. Ich glaube, er lebt noch. Und er hat der Dr. Samu, dem Schwager, gesagt, geh hinaus, weil Nachmittag oder morgen früh kommt hier eine Selektion, die kranke Leute werden in Gas geschickt. Ja, gut. Also an den Dr. Samu, Ihren Freund, erinnern, ja, sich. Erinnern Sie sich an einen SS-Arzt? Nein. Den Sie dort im E-Lager gesehen haben? C-Lager? Ich habe mit keinem Arzt zu tun. Keinem Arzt zu tun gehabt. Sie haben vorhin schon gesagt, Dr. Klein ist Ihnen kein Begriff. Nie den Namen noch nicht gehört. Nein. Ich mache Ihnen nun folgenden Vorhalt, dass Herr Dr. Samu, Ihr Freund, bekundet, noch nicht vor diesem Gericht, sondern in einer früheren schriftlichen Mitteilung, dass Dr. Mengele, den Sie ja kennengelernt haben, gemeinsam mit Herrn Dr. Klein in diesem Lager war. Wirklich? Ist Ihnen nicht bekannt? Dankeschön, keine Frage. Ich habe noch eine Frage. Herr Zeuge, Folgendes. Eine der abschließenden Fragen, die der Herr Vorsitzende dieses Gerichts an Sie gerichtet hat, bestand darin, ob Sie keiner Täuschung bei der Angabe unterliegen, wenn Sie es gesagt haben, dass Dr. Capesius auf der Rampe gewesen sei und dort selektiert habe. Ja. Sie sagten dann, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ja. Nun darf ich mal Folgendes Ihnen vorhalten. Oder erinnern Sie sich, Herr Zeuge, dass Dr. Capesius Ihnen im Laufe Ihrer Vernehmung gegenübergestellt worden ist? Das habe ich nicht verstanden. Erinnern Sie sich, dass im Verlaufe der Vernehmung oder, ja, Ihrer Vernehmung, ja, vor, ja, dem, ja, Untersuchungsrichter, ja, ja, ja, Dr. Capesius war Ihnen eine Konfrontierung. Ja, ja. Und nun frage ich Sie, ob Sie Folgendes im Verlaufe dieser Konfrontierung gesagt haben. Und ich zitiere jetzt wörtlich aus diesem Protokoll. Der Offizier, der damals die Selektion durchführte, ist der Person ähnlich, die jetzt vor mir sitzt als angeschuldigter Capesius. Ja. Haben Sie das damals gesagt? So gesagt, weil der Herr Dr. Dix hat mich gefragt. Ich habe keine Beinamfrage. Ja, bitte sprechen Sie nur weiter. Der Dr. Dix hat mich gefragt, sagen Sie mir, sind Sie sicher, dass diese betreffende Person der Dr. Capesius ist? Ich habe dem Untersuchungsrichter gesagt, mit Sicherheit, nicht aber wahrscheinlich, meiner Ansicht nach ist das der Dr. Capesius. Ich habe nicht... Wollten Sie noch... Ja, Herr Vorsitzender, ich muss doch noch mal auf den... meiner Ansicht nach unrichtigen Vorhalt des Herrn Verteidigers Dr. Laternza zurückkommen, dem ich vorhin widersprochen habe. Herr Ehrenfeld hat hier Folgendes ausgesagt auf Fragen des Herrn Verteidigers Steinacker. Und zwar fragte Herr Steinacker nach dem Lager Kaufering. Und daraufhin sagte der Zeuge, in Kaufering habe ich einige Leute getroffen, die mit mir im Transport nach Auschwitz waren. Die haben mir aber nichts über die Sache mit Capesius erzählt. Und dann hat er gesagt zu dem jetzt hier sitzenden Zeugen Jebestjen, Jebestjen war auch in Kaufering, aber das war einer, der war nicht mit mir in dem Transport nach Auschwitz. Ich möchte das doch zur Klarstellung gesagt haben, weil der Zeuge Ehrenfeld und auch dieser Zeuge hier dadurch unglaubwürdig erscheinen sollen. Und ich möchte Sie bitten, ich glaube, Sie hatten doch gestern ein Tonband auch bei der Vernehmung des Zeugen, wie man am Montag, Zeugen Ehrenfeld laufen, das nochmals zu überprüfen, denn der Vorhalt ist unrichtig. Ja, das sind... Der Vorhalt ist nach Ihren Notizen unrichtig. Ja, aber, ich kann nur meine aber, Notizen überprüfen. Ich richtig, aber sind die allein maßgeblich, dann können Sie das auch nicht einfach behaupten. Meine Herren, aber ich bitte keine nicht. Persönlichen Unterhaltungen untereinander zu führen. Das führt zu nichts Gutem. Es sind noch Fragen zu stellen. Bitte schön. Wir wollen noch mal zurückkommen auf den Zeitpunkt, als Sie an der Rampe ankamen. Ja, nun haben Sie gesagt... Farkas habe wohl gesagt, ja. Das ist der Dr. Capesius. Nun erinnern Sie mal zurück, da gibt es ja nun zwei Möglichkeiten. Irgendein fremder Mensch geht daher und da sagt ein zweiter, das ist der Meier. Dann merke ich mir den als Meier. Ja. Aber es gibt auch die Möglichkeit, es sagt jemand, da kommt der Schulze und da geht an mir die Erinnerung auf, ach, das ist der Schulze, den ich von da kenne. Können Sie noch sagen uns heute, welche Erinnerung Sie damit verbinden, als Farkas sagte, das ist Capesius? Haben Sie dann zurückerinnert an Klausenburg? An Klausenburg. Sie haben an Klausenburg zurückerinnert. Ja. Sie haben also assoziiert mit der Tatsache, dass Sie Ihren Hausmeister mal gefragt haben, wer ist das? Ja. Das können Sie mit Sicherheit sagen. Ja. Dankeschön. Wird von Seiten der Angeklagten noch eine Erklärung oder eine Frage gewünscht? Nein. Herr Zeuge, können Sie das, was Sie uns gesagt haben, mit gutem Gewissen beschwören?